Abschnitt 5 aus David Copperfield, Band 10, von Charles Dickens, übersetzt von Julius Seibt. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 62. Kapitel: Ein Licht fällt auf meinen Weg. Die Weihnachtszeit nahte und ich war nun 2 Monate im Vaterlande gewesen. Ich hatte Agnes oft gesehen. So laut mich auch die allgemeine Stimme ermutigte und zu so eifrigen Anstrengungen sie mich auch anstachelte, ihr leisestes Wort des Lobes ging mir doch über alles. Wenigstens einmal die Woche und manchmal öfter ritt ich nach Canterbury und brachte den Abend bei ihr zu. Meistens ritt ich nachts zurück, denn das alte unglückliche Gefühl lastete immer noch auf mir, am schmerzlichsten, wenn ich sie verlassen hatte, und ich war froh, wenn ich in Bewegung sein konnte, anstatt im unerquicklichen Wachen oder in quälenden Träumen durch die Vergangenheit zu schweifen. Durch diese Ritte verbrachte ich den längsten Teil mancher trüben Nacht, und die Gedanken, die mich während meiner langen Abwesenheit beschäftigt, lebten dabei immer in mir auf. Oder ich sollte lieber sagen, ich lauschte dem Widerhall dieser Gedanken. Sie sprachen zu mir aus weiter Ferne. Ich hatte sie weit von mir gewiesen und meinen unvermeidlichen Platz ruhig hingenommen. Wenn ich Agnes vorlas, was ich schrieb, wenn ich ihr zuhorchendes Gesicht sah, sie zum Lächeln oder Tränen bewegte und ihre herzliche Stimme so innig über die schattenhaften Ereignisse der fantastischen Welt, in der ich lebte, sprechen hörte, da dachte ich manchmal, welch ein Los das meinige sein könne, aber ich dachte nur so, wie ich nach der Heirat mit Dora gedacht hatte, wie ich mir meine Frau wünschen möchte. Meine Pflicht gegen Agnes, die mich mit einer Liebe liebte, die ich einmal gestört, höchst selbstsüchtig und kleinlich verletzte und niemals wieder gewinnen konnte, die jetzt reif gewordene Überzeugung, dass ich, der Schmied des eigenen Schicksals und früher im Besitz dessen, nachdem ich mit der ganzen Leidenschaft meines Herzens gestrebt, kein Recht hatte zu murren und ruhig tragen müsse, waren die Inbegriffe dessen, was ich fühlte und was ich gelernt hatte. Aber ich liebte sie, und jetzt diente es mir einigermaßen zum Trost, wenn ich mir dunkel einen fernen Tag vorstellte, wo ich es ihr ungehindert gestehen durfte, wo alles dieses vorüber war, wo ich sagen konnte, Agnes, so war es, als ich zurückkehrte, und jetzt bin ich alt und habe seitdem nie wieder geliebt. An ihr selbst ließ sich keine Veränderung erkennen. Was sie mir immer gewesen, war sie noch. Zwischen meiner Tante und mir war seit dem Abend meiner Rückkehr in Bezug auf diese Sache etwas entstanden, was ich nicht ein gezwungenes Verhältnis nennen will oder ein Vermeiden dieses Gegenstandes, sondern eher ein stillschweigendes Einverständnis, dass wir beide darüber nachdachten, aber unseren Gedanken keine Worte gaben. Wenn wir nach alter Sitte abends vor dem Feuer saßen, beschäftigten uns oft diese Gedanken so natürlich und so erkennbar für den anderen, als ob wir es uns offen gesagt hätten. Aber wir beobachteten ein heiliges Schweigen. Ich glaube, dass sie an jenem Abend meine Gedanken wenigstens zum Teil gelesen und dass sie vollständig begriff, warum ich sie nicht deutlicher ausgesprochen hatte. Die Weihnachtszeit war da, und da Agnes mir kein neues Vertrauen geschenkt hatte, begann ein schon mehrmals in mir entstandener Zweifel, ob sie eine Meinung von dem wahren Zustande meines Herzens hatte, der sie, aus Furcht, mir Schmerz zu verursachen, abhielt, mir Vertrauen zu schenken, mich schwer zu bedrücken. Wenn das der Fall war, war mein Opfer nichts. Meine einfachste Pflicht war unerfüllt und jede kleinliche Handlung, die ich hatte meiden wollen, verrichtete ich stündlich. Ich beschloss, dies unzweifelhaft klar zu machen und, wenn eine solche Schranke noch zwischen uns bestehen sollte, sie mit entschlossener Hand niederzureißen. Es war an einem kalten, rauen Wintertag, wie vielen Grund habe ich seiner zu gedenken. Es hatte einige Stunden vorher geschneit und der Schnee bedeckte jetzt nicht tief, aber hart gefroren den Boden. Draußen auf dem Meere vor meinem Fenster wehete der Wind rau aus Norden. Ich hatte ihn mir vorgestellt, wie er über die jetzt dem menschlichen Fuß unzugänglichen Schneewüsten der Schweizer Berge rasen musste, und hatte darüber nachgedacht, was wohl einsamer sein möchte, diese öden Regionen oder das einsame Weltmeer. »Du reitest heute aus, Trot?« sagte meine Tante, die den Kopf zur Tür hereinsteckte. »Ja«, sagte ich, »ich reite nach Canterbury. Es ist ein guter Tag zum Reiten.« »Ich hoffe, dein Pferd möge auch so denken«, sagte meine Tante, »aber vor der Hand senkt es den Kopf und die Ohren dort vor der Tür draußen, als ob es den Stall vorziehen möchte.« Ich muss beiläufig bemerken, dass meine Tante mein Pferd auf den verbotenen Rasen ließ, aber gegen die Esel nicht gnädiger geworden war. »Es wird schon munter werden«, sagte ich. »Der Ritt wird jedenfalls dem Herrn gut tun«, bemerkte meine Tante mit einem Blick auf die Papiere auf dem Tische. »Ach, Kind, du bringst viele, viele Stunden hierzu. Ich habe niemals beim Bücherlesen gedacht, wie viele Mühe das Schreiben derselben kostete.« »Es kostet manchmal Mühe genug, sie zu lesen«, gab ich zurück. »Und was das Schreiben betrifft, Tante, so hat das seine eigenen Reize.« »Ah, ich verstehe«, sagte meine Tante, »Ehrgeiz, Lust am Beifall und auch Teilnahme und noch viel mehr, vermute ich. Nun mache, dass du fortkommst.« »Weißt du noch etwas?« sagte ich und stand ruhig vor ihr. Sie hatte mich auf die Schulter geklopft und sich in meinen Stuhl gesetzt. »Von diesem Liebesverhältnis Agnesens?« Sie sah mich eine Weile an, ehe sie antwortete. »Ich glaube wohl, Trot.« »Bist du in deiner Meinung bestärkt worden?« frug ich weiter. »Ich glaube wohl, Trot.« Sie sah mich fest an mit einer Art Zweifel oder Bedauern oder Pause in ihrer Liebe zu mir in dem Blicke, dass ich nur umso fester entschlossen war, ihr ein heiteres Gesicht zu zeigen. »Und was noch mehr ist, Trot?« sagte meine Tante. »Ja?« »Ich glaube, Agnes wird bald heiraten.« »Gott segne sie«, sagte ich heiter. »Gott segne sie«, sagte meine Tante und auch ihren Gatten. Ich wiederholte es, schied von meiner Tante und ging rasch die Treppe hinab, bestieg mein Pferd und ritt fort. Ich hatte jetzt umso mehr Grund, meinen Entschluss auszuführen. Wie deutlich ich mir den Ritt durch die Winterlandschaft erinnere. Die kleinen Eisstäubchen, die der Wind von den Grashalmen riss und mir ins Gesicht trieb, die hellen Klänge der Hufe meines Pferdes, die eine Melodie auf dem Boden spielten, der hart gefrorene Acker, die Schneewehen in der Kalkgrube, leise vom wirbelnden Wind bewegt, das dampfende Gespann vor dem Wagen mit altem Heu, das auf der Spitze des Hügels angekommen Rast hielt und melodisch die Schellen schüttelte, die weiß überzogenen sanften Hügel und Täler der Dünen, die sich von dem dunklen Himmel abhoben, als wären sie auf eine große Schiefertafel gezeichnet. Ich fand Agnes allein. Die kleinen Mädchen waren nach Hause gereist und sie saß vor dem Feuer und las. Sie legte das Buch hin, als sie mich eintreten sah, und nachdem sie mich wie gewöhnlich bewillkommnet hatte, nahm sie ihr Arbeitskörbchen und setzte sich in eins der altmodischen Fenster. Ich saß neben ihr auf dem Fenstersitz und wir sprachen von meinen Arbeiten und wann ich fertig sein würde und welche Fortschritte ich seit meinem letzten Hiersein gemacht. Agnes war sehr heiter und prophezeite mir lachend, ich werde bald viel zu berühmt werden, als dass man mit mir über solche Gegenstände werde sprechen dürfen. »So benutze ich denn die Gegenwart aufs Beste, wie du siehst«, sagte Agnes, »und rede mit dir davon, solange ich darf.« Als ich ihr schönes Gesicht, das auf die Arbeit blickte, ansah, erhob sie die sanften, klaren Augen und sah, dass ich sie anblickte. »Du bist heute sehr nachdenklich, Trotwood.« »Agnes, soll ich dir sagen, warum? Ich kam her, um dir es zu sagen.« Sie legte die Arbeit weg wie gewöhnlich, wenn wir etwas ernstlich besprachen, und schenkte mir ihre Aufmerksamkeit. »Liebe Agnes, bezweifelst du, dass ich dir treu bin?« »Nein«, erwiderte sie mit einem Blick des Erstaunens. »Bezweifelst du, dass ich noch derselbe bin, der ich früher war?« »Nein«, gab sie wie vorhin zur Antwort. »Erinnerst du dich noch, dass ich dir nach meiner Rückkehr zu sagen versuchte, welche Schuld der Dankbarkeit ich an dich habe, geliebte Agnes, und wie tief ich das fühlte?« »Ich erinnere mich dessen noch recht gut«, sagte sie sanft. »Du hast ein Geheimnis«, sagte ich, »lass mich es teilen.« Sie schlug die Augen nieder und zitterte. »Es konnte mir kaum entgehen«, sagte ich, »selbst wenn ich es nicht gehört hätte, aber von anderen Lippen als von deinen, was seltsam erscheint, dass du jemanden den Schatz deiner Liebe geschenkt hast. Verbirg mir nicht das, was dein Glück so nahe angeht. Wenn du mir so vertrauen kannst, wie du es sagst und wie ich es weiß, so lass mich dein Freund, dein Bruder in dieser Sache vor allen anderen sein.« Mit einem flehenden, fast vorwurfsvollen Blick stand sie vom Fenster auf und eilte nach dem Hintergrund des Zimmers, als wisse sie nicht wohin, bedeckte das Gesicht mit den Händen und brach in Tränen aus, die mir das Herz zerrissen. Und dennoch erweckten sie leise Hoffnungen in mir. Ohne zu wissen, warum, verbanden sich diese Tränen mit dem stillen, trüben Lächeln, das ich so gar nicht vergessen konnte, und machten mich mehr von Hoffnungen als von Besorgnis oder Schmerz zittern. »Agnes, Schwester, liebste Schwester, was habe ich getan?« »Lass mich fort, Trotwood, mir ist nicht wohl, ich bin nicht bei mir selber, ich will später mit dir davon sprechen. Ein andermal. Ich werde schreiben. Sprich jetzt nicht weiter zu mir. Bitte, bitte, tu es nicht.« Ich suchte mich auf ihre Worte zu besinnen, als ich mit ihr an jenem Abend von ihrer Liebe gesprochen, die keiner Erwiderung bedürfe. Es war, als ob ich eine ganze Welt in einem Augenblick durchsuchen müsste. »Agnes, ich kann diesen Anblick nicht ertragen, wenn ich denke, dass ich die Ursache bin. Teuerstes Mädchen, mir teurer als alles andere auf der Welt, wenn du unglücklich bist, so lass mich dein Unglück teilen. Wenn du Hilfe oder Rat suchst, so will ich versuchen, ihn dir zu geben. Wenn du wirklich eine Last auf dem Herzen hast, so lass mich versuchen, sie zu erleichtern. Für wen lebe ich jetzt, Agnes, wenn ich nicht für dich lebe? Oh, schone mich, ich bin nicht bei mir selber, ein andermal.« Weiter konnte ich nichts verstehen. Führte mich ein selbstsüchtiger Irrtum in die Irre, oder tat sich mir mit diesem kleinen Schimmer der Hoffnung etwas auf, woran ich nicht zu denken gewagt hatte? »Ich muss mehr sagen, so darfst du mich nicht verlassen«, rief ich. »Um des Himmels willen, Agnes, lass kein Missverständnis zwischen uns nach allen diesen Jahren und nach allem, was mit ihnen gekommen und gegangen ist, zwischen uns entstehen. Ich muss deutlich sprechen. Wenn du noch einen Gedanken hegst, dass ich jemanden das Glück, das du spendest, neiden, dass ich dich nicht einem geliebten Beschützer deiner eigenen Wahl hingeben, dass ich nicht von meinem entfernteren Platze aus ein zufriedener Zeuge deines Glücks sein könnte, so vergiss diesen Gedanken, denn ich verdiene ihn nicht. Ich habe nicht ganz vergebens gelitten, du hast mich nicht ganz vergebens erzogen. Es ist keine Beimischung von Selbstsucht in dem, was ich für dich fühle.« Sie war jetzt ruhiger geworden. Nach einer kleinen Weile wendete sie mir ihr blasses Gesicht zu und sagte mit leiser, dann und wann stockender, aber sehr deutlicher Stimme: »Ich bin es deiner reinen Freundschaft für mich schuldig, Trotwood, und ich setze keinen Zweifel in sie, dir zu sagen, dass du dich irrst. Ich kann weiter nichts tun. Wenn ich manchmal im Verlauf der Jahre Hilfe und Rat gebraucht habe, so sind sie gekommen. Wenn ich manchmal unglücklich gewesen bin, so ist der Schmerz vergangen. Wenn ich jemals eine Last auf dem Herzen hatte, so ist sie leichter geworden. Wenn ich ein Geheimnis habe, so ist es kein neues und ist nicht das, was du denkst. Ich kann es nicht enthüllen oder teilen. Es ist lange mein gewesen und muss mein bleiben. Agnes, warte einen Augenblick. Sie wollte fortgehen, aber ich hielt sie zurück. Ich umschlang sie mit meinen Armen. Im Verlaufe der Jahre, es ist kein Neues, neue Gedanken und Hoffnungen strömten mir durch die Seele und alle Farben meines Lebens veränderten sich. Teuerste Agnes, die ich so verehre und achte, die ich so innig liebe, als ich heute hierher kam, glaubte ich, dass mir nichts dieses Bekenntnis entreißen könnte. Ich glaubte, ich würde es in meiner Brust verschlossen halten können, bis wir alt wären. Aber, Agnes, wenn ich wirklich zu der neugeborenen Hoffnung berechtigt bin, dass ich dich jemals anders nennen kann als Schwester, dass du mir mehr, viel mehr werden kannst als Schwester. Ihre Tränen flossen reichlich, aber sie waren nicht wie die vorhin geweinten und meine Hoffnungen kräftigten sich in ihnen. Agnes, immer meine Führerin und beste Stütze, wenn du mehr an dich und weniger an mich gedacht hättest, als wir hier zusammen aufwuchsen, glaube ich wohl, mein achtlos leichtsinniges Herz hätte sich nie von dir wegverirrt. Aber du warst so viel besser als ich war, mir so notwendig in jeder knabenhaften Hoffnung und Täuschung, dass es mir zur zweiten Natur wurde, dich zur Vertrauten und Stütze in allem zu haben und dass dadurch die erste und größere, dich zu lieben, wie ich es tue, in den Hintergrund gedrängt wurde. Sie weinte immer noch, aber nicht vor Schmerz, sondern vor Freude. Ich hielt sie an meiner Brust, wie ich sie noch nie gehalten hatte, wie ich nicht gedacht hatte, sie jemals umarmt zu halten. Als ich Dora liebte, herzlich und aufrichtig liebte, Agnes, wie du weißt, Agnes. Ja, sagte sie voll Ernst, und ich freue mich, es zu wissen. Als ich sie liebte, selbst da wäre meine Liebe unvollständig gewesen ohne deine Teilnahme. Ich besaß sie und sie war vollkommen. Und als ich sie verlor, Agnes, was wäre ich da ohne dich gewesen? Fester in meinen Armen, näher an meinem Herzen, die Hand zitternd auf meine Schulter gestützt, die lieben Augen durch Tränen den meinen entgegenglänzend. Ich verließ die Heimat, geliebte Agnes, und liebte dich. Ich war in der Fremde und liebte dich. Ich kehrte zurück und liebe dich. Und jetzt versuchte ich ihr den Kampf, den ich ausgestanden und den Entschluss, den ich endlich gefasst, begreiflich zu machen. Ich versuchte ihr meine Seele offen und ganz vorzulegen. Ich versuchte ihr zu zeigen, wie ich gehofft hatte, ich hätte sie und mich besser kennengelernt, wie ich mich in das ergeben, was mir diese bessere Kenntnis brachte und wie ich selbst heute meinem Gelübde treu zu ihr gekommen sei. Wenn sie mich so liebte, sagte ich, dass sie mich zum Gatten nehmen könnte, so könnte sie es tun, aber nicht, weil ich es verdiente, außer durch die Wahrheit meiner Liebe und die Leiden, in denen sie zu dem herangereift war, was sie war, und deshalb enthülle ich ihr mein Herz. Und ach, Agnes, selbst aus deinen treuen Augen sah in diesem Augenblick der Geist meines kindischen Weibchens auf mich herab und sagte, es sei gut so, und erweckte in mir durch dich die zartesten Erinnerungen an die Blüte, die in der schönsten Frische verwelkt war. Ich bin so glücklich, Trotwood, mein Herz ist so voll, aber eins muss ich dir noch sagen. »Geliebteste, was?« Sie legte ihre Hand sanft auf meine Schulter und sah mir ruhig ins Gesicht. »Weißt du jetzt, was es ist?« »Ich scheue mich, darüber nachzugrübeln. Sage es mir lieber.« »Ich habe dich geliebt mein ganzes Leben lang.« »Ach, wir waren glücklich. Unsere Tränen galten nicht den Prüfungen. Die ihrigen waren bei weitem die größeren, durch die wir so weit gekommen waren, sondern der Wonne, dahin gekommen zu sein und nie wieder getrennt zu werden. Wir gingen an diesem Winterabend draußen im Freien spazieren und die selige Ruhe in uns schien sich der kalten Luft mitzuteilen. Die Sterne fingen an zu scheinen, während wir noch draußen waren, und als wir zu ihnen hinaufblickten, dankten wir Gott, dass er uns zu dieser Ruhe geführt. Wir standen abends zusammen in demselben altmodischen Fenster, als der Mond schien. Agnes blickte mit ihren milden Augen hinauf, und ich folgte ihrem Blick. Lange Meilen wegs taten sich da auf vor meinem Geist, und ich sah einen zerlumpten, verlassenen und vernachlässigten, müden Knaben die Straße wandern, welcher, der einst das Herz, das jetzt an meinem schlug, sein eigen nennen sollte. Es war fast Essenszeit am nächsten Tag, als wir vor meiner Tante erschienen. »Sie sei in meinem Studierzimmer«, sagte Peggotty. Es war nämlich ihr Stolz, es für mich stets in Ordnung zu halten. Sie saß dort mit der Brille am Feuer. »Meine Güte«, sagte meine Tante und versuchte durch die Dämmerung zu blicken, »wen bringst du denn da mit nach Hause?« »Agnes«, sagte ich. Da wir uns verabredet hatten, anfangs nichts zu sagen, war es meiner Tante nicht wenig unbehaglich. Sie warf mir einen hoffnungsvollen Blick zu, als ich sagte »Agnes«. Aber da ich ganz so aussah wie gewöhnlich, nahm sie in ihrer Verzweiflung die Brille ab und rieb sich damit die Nase. Sie empfing dennoch Agnes auf das Herzlichste, und wir befanden uns bald in dem Parterre-Wohnzimmer bei dem Essen. Meine Tante setzte zwei- oder dreimal die Brille auf, um mich einmal zu sehen, aber nahm sie ebenso oft getäuscht wieder ab und rieb sich die Nase damit. Dies geschah sehr zu Mr. Dicks Unbehagen, der darin ein schlechtes Symptom fand. »Apropos, Tante«, sagte ich nach dem Essen, »ich habe mit Agnes wegen der Sache, die du mir sagtest, gesprochen.« »Dann, Trot«, sagte meine Tante und wurde rot, »hast du Unrecht getan und dein Versprechen gebrochen.« »Du bist doch nicht böse, Tante. Du kannst es nicht sein, wenn du erfährst, dass Agnes kein unglückliches Liebesverhältnis hat.« »Dummes Zeug«, sagte meine Tante. Da sie unangenehm berührt zu sein schien, hielt ich es fürs Beste der Sache, ein Ende zu machen. Ich führte Agnes hinter ihren Stuhl, und wir beide beugten uns über sie herab. Die Hände zusammenschlagend und nach einem Blick durch die Brille bekam meine Tante sogleich Krämpfe, das erste und einzige Mal in ihrem Leben, soviel ich weiß. Die Krämpfe riefen Peggotty herbei. Sowie meine Tante wieder zu sich gekommen war, stürzte sie auf Peggotty los, nannte sie ein törichtes, altes Geschöpf und umarmte sie aus allen Kräften. Danach umarmte sie Mr. Dick, der sich hochgeehrt fühlte, aber sehr überrascht war. Danach sagte sie ihm, warum. Dann waren wir alle sehr glücklich. Ich konnte nicht entdecken, ob meine Tante in ihrer letzten kurzen Unterredung mit mir sich einen frommen Betrug erlaubt oder meinen Gemütszustand wirklich missverstanden hatte. Es wäre gerade genug, sagte sie, dass sie mir gesagt habe, Agnes würde sich verheiraten, und ich wisse jetzt besser als jeder andere, wie wahr es sei. In 14 Tagen war Hochzeit. Traddles und Sophie und Dr. und Mrs. Strong waren die einzigen Gäste bei unserer stillen Trauung. Wir verließen sie voller Freude und fuhren zusammen nach London. In meinen Armen hielt ich jetzt die Quelle von jedem würdigen Streben, das mich erfüllt hatte. Den Mittelpunkt meines Selbst, den Umkreis meines Lebens, meine eigene teure Gattin und meine Liebe zu ihr, war auf einen Felsen gegründet. »Bester Mann«, sagte Agnes, »jetzt, wo ich dir diesen Namen geben darf, habe ich dir noch etwas zu sagen.« »Was ist es, Liebe?« »Es hängt mit dem Abend zusammen, wo Dora starb. Sie ließ mich durch dich rufen.« »Ja.« »Sie sagte mir, sie hinterlasse mir etwas. Hast du erraten, was es war?« »Ich glaubte, ich könnte es. Ich zog das Weib, das mich so lange geliebt, dichter an mich. Sie sagte, sie habe eine letzte Bitte an mich und hinterlasse mir einen letzten Auftrag.« »Und der war, dass nur ich an diese leere Stelle treten möchte.« Und Agnes legte ihr Haupt an meine Brust und weinte, und ich weinte mit ihr, obgleich wir so glücklich waren. Ende von Abschnitt 5, gelesen von Jos van Aken, Braunschweig, 14. Februar 2025.